so wunderbar. Wo es grün und blüht und du hehrer Tempel seid gegrüßt. Du bist mein, ja, du bist mein, du schönes Land bist mein.